لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Heute إن شاء الله تعالى können wir mit Allahs Erlaubnis mit dem Buch beginnen. Gestern haben wir also diese Muqaddima gemacht. Dieses, wie nennt man das? Diese Einführung in das Buch. Und wir haben es extrem also gekürzt. Wir haben wirklich geguckt, dass wir das, soweit es geht, inshallah ta'ala, dass wir das kürzen, inshallah ta'ala. Taib, der Sheikh, rahimahullah ta'ala, beginnt sein Buch mit Bismillahirrahmanirrahim. Wie wir schon bereits sagten, er hat diesen Büchern nie irgendwelche Namen gegeben. Das Buch heißt so, das Buch heißt, sondern später wurden diese Bücher gegeben, diese Namen den Büchern gegeben, damit sich die Leute besser auskennen. Wer kann mir ein Buch von Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab nennen? Ein bekanntes Buch. Aufzeigen, wer sagen will. Wenn ich sagen will, dann sage ich so. Kennst du ein Buch von Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab? Du? Wie heißt das Buch? Also Kitab al-Tawhid. Das Buch über Tawhid. Okay. Was gibt's noch für eins? Ja, Ente. Du, ja. Esch? Kashf al-Shubuhat. Naam. Was gibt's noch für eins? Ja. Esch? Gut. Du? Usul al-Thalatha. Zum Beispiel. Was gibt's noch? Shurut. Shurut al-Salah. Zum Beispiel. Aber auf eine bestimmte Art und Weise. Shurutu Salah. Und da wird also bei den Kommentatoren sehr oft der erste Schart sehr präzise definiert. Und das ist welcher Schart? Der Islam. Weil viele Leute, natürlich, zweifellos, wenn jemand betet, wir sagen, er ist ein Muslim. Okay? Aber das Problem ist, wenn er nicht Tauhid hat, ist dieses Gebet ungültig. Und sehr oft vernachlässigen viele Menschen diese Eigenschaft. Die extremen Grabanbeter. Die Grabanbeter. Beten sie? Die beten, aber die sind trotzdem Muschrikin. Die Rafida. Die Muschrikin. Die ihre Imame anbeten. Und ihnen göttliche Eigenschaften zuschreiben. Beten die auch? Die beten irgendwelche Gebete. Keine Ahnung jetzt wie viel. Und was sie beten. Aber du siehst ihn, er geht in die Moschee. Betet irgendwas. Rauf, runter. Keine Ahnung. Aber dieser erste Schatz ist nicht da und das ist der Tawhid. Und so weiter und so weiter. Diese Namen, wie gesagt, wurden dann später von seinen Ahfad, also seinen Söhnen und Enkelkindern, wurden diese Namen geschrieben. Das ist jetzt, inshallah ta'ala, er beginnt einfach das Buch mit Bismillahirrahmanirrahim. Eine Risale für die einfachen Menschen, damit sie die Sache ganz leichte Ausdrucksweise, damit die einfachen Menschen das lesen und einfach verstehen. Ja? Er sagt, هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية. Dies sind die Sachen, bei denen sich der Prophet صلى الله عليه وسلم von den Leuten der Jahiliyyah unterschieden hat. Und wir haben gestern also ungefähr erwähnt, was bedeutet Jahiliyyah. Ja? Die vorislamische Zeit. Oder die Kuffar, die Mushrikin, in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die den Islam nicht annehmen wollten vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat darauf beharrt, sich von ihnen zu unterscheiden in jeder Angelegenheit. Das Unterscheiden von den Mushrikin ist einer der wichtigsten Usul dieser Religion. Einer der wichtigsten Fundamente. Was ist eine der wichtig großen Besonderheiten des Islams? Dass du darauf bestehst, dass du dich von den Mushrikin unterscheidest. Wir haben gestern erwähnt, der erste Beweis war, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Stimmt's? Und zweiter Beweis, unter vielen Beweisen, sagt der Prophet, من تشبه بقوم فهو منهم, wer einem Volk ähnelt, er gehört zu ihnen. Okay? Dann erwähnt Sheikh, welche Ahlul Jahiliyyah? Welche Art von Ahlul Jahiliyyah? خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية الكتابيين والأميين. ومما لا غنى للمسلم من معرفتها. Der Prophet صلى الله عليه وسلم, das sind die Sachen, bei denen sich der Prophet صلى الله عليه وسلم unterschieden hat, oder er hat darauf bestanden, sich von ihnen zu unterscheiden. Von wem? Von den Leuten der Jahiliyyah. Die Kitabiyin, die Leute der Schrift, und die, wer? Und die Ummiyin. Ummiyin, die Analphabeten. Also Ummiyin, ein Ummi ist derjenige, der nicht im Buch liest oder schreibt. Er hat kein Buch. Das waren die Beduinen, die Araber. Die Araber hatten keine Schrift, oder? Hatten die Araber eine Schrift? Nein, hatten sie nicht. Aber die Kitabiyun, wer sind die Ahlul Kitab? Wie Allah subhanahu wa ta'ala sie im Koran nennt, ja, Ahlul Kitab. Ta'alu ila kelimatin sawa'in baynana wa baynakum. O ihr Leute der Schrift, sag ihnen, ja Muhammad, Muhammad, sag den Juden und Christen, o Leute der Schrift, kommt, dass wir uns versammeln, um das Wort, uns gemeinsame Wort, Allah na'budu illa Allah, dass wir niemanden anbeten außer Allah, wa la nushriku bihi shay'a, und dass wir ihn niemanden beigesellen. Ja, Allah nennt Ahlul Kitab, wie? Ahlul Kitab, Juden und Christen. Warum? Weil sie Bücher haben. Die Juden haben das Alte Testament, das Musa a.s. offenbart worden ist, und die Christen haben das Neue Testament, das, was Jesus a.s. offenbart worden ist, zusammen mit dem Alten Testament. Okay? Ja, deswegen werden sie Ahlul Kitab genannt. Aber das bedeutet nicht, dass Ahlul Kitab nicht Kuffar sind. Ja, wie viele Jahila in unserer Zeit, Juhal, Unwissende, Leute, die kein Recht haben, über Islam zu reden. Die haben kein Recht zu reden. Die haben kein Recht, dass sie den Islam erklären oder den Leuten irgendwas über den Islam reden. Haben sie nicht. Ja? Gerade die sagen, nein, man darf nicht zu Juden und Christen sagen, Kuffar. Allah nennt sie Ahlul Kitab. Nein, sie sind Ahlul Kitab, aber Kuffar und Mushrikin. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Ja? Ahlul Kitab, Kuffar und Mushrikin. Aber Ahlul Kitab nennt sie Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Als eine Warnung. Oh, ihr Leute der Schrift. Wo ist die Schrift, die euch offenbart worden ist? Ja? Wieso befolgt ihr nicht die Schrift, die Allah euch offenbart hat? Ja? Oh, ihr Leute der Schrift. Ja. Wie nennen wir heute Muslime? Schlechte Muslime. Die mit der Religion spielen. Wir sagen, oh, Muslime. Bist du Muslim? Ja, ich bin Muslim. Betest du? Ja, ich... Jumma und so. Fastest du im Ramadan? Naja, ich muss arbeiten, Bruder. Muslim, ey, aufpassen. Du erinnerst ihn ständig mit diesem Namen, mit dem Allah ihn nennt. Ja, ihr Halladina Amenu, oh die ihr glaubt, oh ihr Gläubigen. Wenn du sagst, dass du glaubst, wo ist dieser Glaube, wo ist diese? Genau so nennt man auch Ahlul Kitab, Ahlul Kitab. Um sie daran zu erinnern, ihr habt sein Kitab. Allah hat euch Taurat und Injil, Tora und Evangelium offenbart. Ihr seid Leute der Schrift, ihr habt eine Schrift. Und in dieser Schrift wird Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganz präzise erwähnt. Ja? Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? فَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ. Die Leute des Evangeliums müssen mit dem richten, was Allah ihnen im Evangelium offenbart hat, sagt Allah. Wenn ihr Ahlul Injil seid, ja? Nennt mir einen christlichen Staat auf der Welt. Einen. Ja? Es gibt keine christlichen Staaten. Warum? Weil nirgends auf der Welt Evangelium was? Regiert. Deswegen gibt es keine christlichen Staaten. Ja? Und das ist so eine, subhanallah, die ständig erfinden sich Sachen, die man nicht kombinieren kann. Überhaupt nicht, subhanallah. Zum Beispiel die christliche demokratische Partei. Ja? Christliche Demokraten gibt es auch. Kennst du diese Partei? Gibt es in, keine Ahnung, vielleicht nicht hier, aber in Deutschland oder was weiß ich wo. Ja? Gibt es ein Feuereis? Du gehst in ein Geschäft und sagst, geben Sie mir ein Feuereis. Eis aber ist urheiß. Gibt es so etwas? Zwei Sachen, die kann man nicht kombinieren, Eis und Feuer. Auch nicht Demokratie und Evangelium. Ja? Deswegen, alle demokratischen Staaten sind keine christlichen Staaten. Ja? Verstehst du das, Barakallahu fikum? Außer natürlich Israel. Ja? Die regieren mit Taurat. Mit Taurat, den sie haben. Eigentlich, die regieren nicht mit Taurat, sondern sie regieren mit Talmud. Ja? Weil Talmud ist bei ihnen wichtiger als Taurat. das Wort, was Musa a.s. offenbart worden ist, das ist nicht so wichtig wie Talmud, was danach ihre Chachamat, ihre Ulema und große Leute und Hukema geschrieben haben. Regeln und Gesetze und so weiter und so weiter. Aber das ist nicht das Gesetz von Musa. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Wenn sie nach Taurat regieren würden, wäre das eine ganz andere Geschichte. Dann würden sie alle Islam annehmen. Ja, aber das tun sie nicht. Al-Muhim, dass wir jetzt nicht vom Thema abweichen. Ja? Das sind die Sachen, sagt Sheikh Rahimahullah, das sind die Sachen, bei denen sich der Prophet unterschieden hat von den Leuten der Jahiliyyah, ja? Von den Kuffar, von den Leuten der Schrift und von den Ummiyun. Ummiyun sind die, die keine Schrift haben, also Araber, Mushrikin der Araber. Ja? Er hat sich von ihnen unterschieden. Und dann sagt er, وَمِمَّا لَا غِنَا لِلْمُسْلِمْ عَنْ مَعْرِفَتِهَا. Ein Muslim, لَا غِنَا لَا يَسْتَغْنِي. Was bedeutet Rina? Nein, nicht nützen. Was bedeutet die Aya, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَاللَّهُ غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ. Allah ist nicht reich. Er braucht nichts von den Menschen. Was bedeutet das? Ja? Unabhängig. Unabhängig von den Menschen. Er braucht die Menschen nicht. Ja? Das ist, in diesem Sinne bedeutet das, ein Muslim muss unbedingt diese Sachen kennen. Ja? Er ist abhängig von diesen Sachen. Ja? Jeder Muslim muss diese Sachen kennen. Wie viele Hadithe und Überlieferungen kennt ihr? Der Prophet Salome hat geguckt, hat darauf bestanden, dass er sich in jeder Angelegenheit von ihnen unterscheidet. Ja? Zum Beispiel, ihr kennt ja den Tafsir, Kadnera taqallube wajhike fis sama, falanuwalliyannake masjidan tardaha. Allah sagt, wir sehen, wie du dein Gesicht in Richtung Himmel hebst. Ja? Also Richtung Allah subhanahu wa ta'ala. Er sucht eine Lösung für etwas, was ihm Kummer macht. Wer? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ja? Er hat irgendein Problem. Irgendein Problem. Er guckt in den Himmel, sucht Lösung für dieses Problem von Allah subhanahu wa ta'ala. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Ja? Kad nara taqalluba wajhika fis sama. Wir sehen, wie du dein Gesicht Richtung Himmel wendest. Suchst eine Lösung für das Problem. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ كِبْلَةً تَرْضَاهَا. Wir werden dich Richtung Qibla wenden, mit der du zufrieden bist. Ja? فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Deswegen wende dein Gesicht im Gebet Richtung Masjid al-Haram, Richtung Kaaba. Vorher, was war? Der Prophet hat geguckt, dass er sich bei jeder Sache von den Mushrikin unterscheidet und von den Juden. Weil in Medina gab es Juden und Mushrikin. Es gab keine Christen, außer einzelne Personen. Christen haben gelebt in Jemen und in Äthiopien und in Syrien, in Scham, Levant. Ja. Letzte Zeit wird dieser Name sehr oft erwähnt. Ja. Levant. Ja. Al-Muhim. Christen gab es also nicht. Nur, wie gesagt, einzelne Personen, eventuell in Mekka, aber die meisten Zentren des Christentums, die großen Zentren des Christentums waren Jemen, Äthiopien und Scham. Ja, heutige Syrien, Türkei und so weiter. Die Juden haben gesagt, schaut, der Mohammed, er will sich in jeder Sache von uns unterscheiden. Aber bei dieser Sache kann er sich nicht von uns unterscheiden. Er muss Richtung Jerusalem beten. Ja? Er muss in seinem Gebet, er muss sich Richtung Jerusalem wenden. Ja? Heutige Jerusalem, Beitul Maqdis. Ja? Er muss Richtung Jerusalem beten. Und das hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam wehgetan. Ja? Dass sie das so sagen. Ja? Der macht alles. Er schneidet sich den Schnurrbart. Ja? Die haben keine Koteletten. Ja? Die lassen sich Bart wachsen und schneiden den Schnurrbart. Sie unterscheiden sich von uns wegen Schnurrbart. Ja. Sie machen andere Sachen, unterscheiden sich von uns. Sie beten zum Beispiel mit Schuhen. Aber wir beten nicht mit Schuhen. Ja. Und andere Sachen. Bei dieser Sache kann er sich nicht von uns unterscheiden. Ja. Er muss Richtung Jerusalem beten, weil Jerusalem ist das heilige Haus. Von wem? Von allen Propheten, subhanallah. Ja. Was will er machen? Allah subhanahu wa ta'ala gibt seinem Habib seinem geliebten Propheten, a.s.w., Lösung für dieses Problem. Er sagt, wir sehen, wie du dein Gesicht Richtung Himmel wendest. Mit der Suche, also du bittest um die Lösung des Problems. Wir werden dich Richtung dieser Kibla wenden, mit der du zufrieden bist. Deswegen wende dein Gesicht in deinen Gebeten Richtung Masjid al-Haram, Richtung Kaaba. Allah offenbart mit dieser Aya, halas, wir drehen sich nicht mehr um Richtung Jerusalem im Gebet, sondern wir drehen uns Richtung Kaaba, andere Seite. Also hier ist Jerusalem, hier ist Medina, hier ist Mekka. Die Muslime haben so gebetet. Dann haben sie sich umgedreht Richtung Mekka. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Aber Muslime in unserer Zeit, weil sie Juhal sind, weil sie keine Ahnung haben vom Islam, weil sie keine Ahnung haben von den wichtigsten Fundamenten dieser Religion. Was sagt der Prophet Sallallahu alaihi wasallam? Innaha sunan. Das ist wirklich eine Praxis der Geschichte, menschlichen Geschichte. Wenn sie sich in ein Eidechsenloch verstecken würden, würdet sie ihnen hinterherrennen. Wenn die sagen, ja Rasulullah, Ahlul Kitab, meinst du die Ahlul Kitab? Der Professor immer sagt, Femen, wer denn sonst? Wenn die Juden und Christen in ein Eidechsenloch reinrennen würden, Muslime würden ihnen hierher, würden ihnen folgen. Subhanallah. Obwohl das nicht erlaubt ist, verboten. Schaut euch die ganzen Frisuren der Muslime. Von wem haben sie? Von Abu Bakr? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Abu Bakr Frisur hatte wie Mike Tyson. Versteht ihr mich, Barakallahu? Würde ich nicht sagen. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Das Rasieren vom Bart, ganze Gesicht rasiert. Von wem haben sie das? Von Omar? Von Khalid? Von Sa'd? Von Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nein, haben sie nicht. Und das haben sie von Allahu musta'an. Tayyib, barakallahu fikum. La hawla wa la quwwata illa billah. Tayyib. Mimma la ghina lil muslimi an ma'rifatihi. Das bedeutet, ein Muslim muss unbedingt diese Sachen kennen. Er kann ohne diese Sachen nicht. Welche Sachen sind das? Was muss ein Muslim kennen? Worüber reden wir hier? Wer will es mir sagen, dass es keine bösen Überraschungen gibt? Was muss ein Muslim kennen? Worüber reden wir uns hier? Worüber? Ja, Hamza, worüber reden wir? In welchen Sachen hat sich der Prophet absichtlich von Juden und Christen und von anderen Muschrikin unterschieden? Und Miyin, haben wir gesagt, Muschrikin, das sind die Araber und die, das haben wir nicht gesagt, aber wir sagen es jetzt, und die Mejus, die Feueranbeter, die damaligen Perser, die Feueranbeter. Wie nennt man das Feueranbeter auf Deutsch? Zoroastriker, glaube ich. Stimmt's? Zoroastriker. Aywa. Angeblich gibt es noch ein paar wenige Gruppen, die irgendwo in Iran oder sowas. Ja, genau. Auf jeden Fall, diese Zoroastriker, sie dürfen in einem islamischen Staat leben. Und dürfen ihre Religion praktizieren, genau wie Juden und Christen. Also die haben also Religionsfreiheit. Die haben Religionsfreiheit, weil der Professor mir sagte über sie, über diese Zoroastriker, Senu bihim sunnete Ahl al-Kitab, behandelt die wie Juden und Christen. Also wenn sie also mit den Muslimen zusammenleben wollen, dann muss ihnen das gewährt werden. Okay? Wenn sie nicht leben wollen, dann können sie gehen, ist kein Problem. Aber wenn sie mit Muslimen zusammenleben wollen im Frieden, dann muss ihnen das gewährt werden. Für andere Muschrikin gilt das nicht. Ganz besonders nicht für die arabischen Muschrikin. Die arabischen Muschrikin. Das ist jetzt ein anderes Thema, wenn wir jetzt darüber reden würden, was diese Aya bedeutet. Fasihu fil ardi arba'ata ashhur, reist durch die Erde 4 Monate. Wa'lamu annakum ghayru mu'jizillah. Und wisst, ihr werdet Allah nicht entkommen. Um welche Muschrikin handelt es sich hier? Um alle Muschrikin der Welt? Oder handelt es sich nur um die arabischen Muschrikin, die auf der arabischen Halbinsel gelebt haben? Weil es gab auch andere Muschrikin, außer Juden und Christen, die haben besondere Muamele. Besondere Regeln und Gesetze gelten für sie. Okay? Die dürften in Mekka und Medina leben. Aber die anderen Muschikin von der arabischen Halbinsel nicht. Doch es gibt andere Muschikin in Indien, in China, in was macht man mit ihnen? Gilt für die diese Eier oder gilt diese Eier nicht für sie? La Dawa ist hier scharf Voraussetzung. Wir reden von der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, okay? Dawa ist Voraussetzung. Dawa ist Voraussetzung. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Das wird jetzt nicht vom Thema abwenden. Wieso? Also, inshallah, Hotel, das machen wir fertig und dann werden wir immer ein Teil aus dem Buch lesen von Sheikh Mohammed und dann den Kommentar oder Erläuterung von Sheikh Hazimi auf die Worte von Sheikh Mohammed, rahimahullah ta'ala. Taib, warum muss ein Muslim genau kennen, bei welchen Sachen sich der Prophet s.a.w. absichtlich von den, oder er hat darauf bestanden, sich von den Muschikin zu unterscheiden? Der Unterschied zwischen Mohammed a.s.w. und den Kuffar in seiner Zeit. Wieso muss das ein Muslim kennen? Sagt Sheikh al-Hazimi. والسبب في ذلك أن نقول لما كانت المباعدة عن هذه الأقوال والأفعال الجاهلية واجبة أيوة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فدل على أنه يجب على المسلم أن يتعلم أمور الجاهلية حتى يجتنبها. لما كانت المباعدة عن هذه الأقوال والأفعال الجاهلية واجبة. Weil es Pflicht ist, es ist Pflicht, dass sich ein Muslim distanziert und entfernt von solchen Taten und Aussagen der Ahlul Jahiliya, der damaligen Mushrikin. Es ist Pflicht. Darfst du sagen zum Beispiel, Waluzza, ich schwöre bei Uzza. Oder ich schwöre bei Jesus. Oder ich schwöre auf den Heiligen Geist. Oder ich bitte dich, im Namen der Mutter Gottes. Darf ein Muslim das kennen? Darf ein Muslim das sagen? Er darf das auf keinen Fall sagen. Okay. Aber wenn er nicht weiß, dass das falsch ist, wird er es eventuell sagen und er weiß nicht, dass das falsch ist. Wie viele sogenannte Muslime sagen heute, ich schwöre auf meine Mutter? Das kommt von, ich schwöre auf Mutter Gottes. Mutter, Mutter, Mutter, Mutter, Mutter und dann, ich schwöre auf meine Mutter. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Darf man sagen, ich schwöre auf meine Mutter? Das ist ein kleiner Schirk. Kleiner Schirk, wenn du nur so irgendeinen Blödsinn so herausplapperst. Aber wenn du es wirklich so meinst, dass Mutter einen größeren Platz hat als Allah, dann ist es kein kleiner Schirk. Es ist großer Schirk. Derjenige, bei dem seine Mutter mehr wert ist als der allmächtige Gott, der Barakallahu fikum, ist kein Muslim. Das ist Muschrik. Kafir. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Aber wenn er nur so sagt, ich schwöre auf meine Mutter, so, es ist ihm ausgerutscht und sowas, das ist ein kleiner Schirk, aber ist nicht Kafir geworden. Er muss natürlich Tauber machen dafür und er muss sich von diesen Sachen weil es wajib ist, dass wir uns von solchen Aussagen und von solchen Taten, zum Beispiel welche Taten? Irgendeine Tat, der was spezifisch ist für die Kuffar, das ist deine Pflicht, dass du darfst nicht machen, das was sie machen. Es ist deine Pflicht, dass du dich von diesen Sachen entfernst und distanzierst. Weil das wajib ist, sagt der Sheikh. وَمَا لَا يَتِمُ وَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبُ. Und diese Sache, ohne die man nicht diesen wajib verrichten kann, ist selbst wajib. Die Regel. مَا لَا يَتِمُ وَاجِبُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبُ. Die Sache, die man nicht ohne die man eine verpflichtende Sache nicht verrichten kann, ist selbst wajib. Das Gebet ist wajib. Stimmt's? Ist das Gebet wajib? Ist Salah wajib? Namas, wajib, ist Pflicht. Ist Pflicht. Ohne Wudu, ohne rituelle Waschung, kannst du nicht beten. Das bedeutet, das Gebet, das wajib ist, kann man ohne Abdest, ohne Wudu nicht verrichten. Das bedeutet, Wudu ist auch wajib. Weil diese Wajib, diese Pflicht, kann man nicht verrichten ohne diese Sache. Das bedeutet, diese Sache ist Wajib. Dass du dich von den Taten und Aussagen der Kuffar entfernst und distanzierst. Ja? Kannst du nicht, wenn du sie nicht kennst. Ja? Du musst, es ist wajib. Aber du kannst nicht, weil du es nicht kennst. Deswegen musst du es lernen. Du lernst es und dann sagst du, Subhanallah, so haben sie gemacht. Ich mache das nicht mehr. Verboten, haram. Und dieses Verbot kann entweder großer Kufr sein oder kleiner Kufr. Es gibt kein drittes. Kleiner Kufr oder großer Kufr. Kleiner Kufr bedeutet große Sünde. Und großer Kufr ist die Sache, die dich aus dem Islam rausgebracht hat. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Aywa. Taib. فدل على انه يجب على المسلم ان يتعلم امور الجاهليه حتى يجتنبها. Deswegen muss ein Muslim die Eigenschaften der Jahiliya lernen, erlernen, ja, damit er sich von ihnen, damit er sich von diesen Eigenschaften, Taten und Aussagen fernhält. Barakallahu fikum. قال Hudhayfa, Hudhayfa ibn al-Yaman رضي الله عنه, ein Sahabi, ein Gefährte des Propheten صلى الله عليه وسلم, sagte: إن الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. Die Leute fragten den Propheten صلى الله عليه وسلم immer über das Gute. Was ist gut? Was ist nützlich? Was ist sinnvoll, das wir machen? Na? Aber ich habe ihn über den Schirr gefragt, über das Schlechte, über das Böse, aus Angst, dass ich nicht in das Böse gerate, und ich weiß es nicht. Versteht ihr das? Ja? Ich fragte ihn über das Schlechte, diese schlechten, bösen Sachen. Warum? Weil ich Angst hatte, dass ich nicht vielleicht etwas tue, was schlecht ist, und ich weiß es nicht. Ja. Und Huzaifa radiallahu anhu hatte einen besonderen Platz beim Propheten sallallahu alaihi wasallam. Stellt euch vor, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist. Ja? Wer waren die wertvollsten Menschen auf diesem Planeten? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist gestorben, wurde begraben. Wer sind die wertvollsten Menschen auf diesem Planeten? Die Sahaba. Also diejenigen, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht gesehen haben. Zu wem rennen sie sofort? Zu Sahaba. Was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht bei dieser Situation? Wie war das? Kannst du mir erzählen, wie es damals in Bedr war? Warst du in Bedr? Und dann erzählt er, wir waren damals in Bedr, wir waren 300 und so viel. Wir sind hingegangen und dann hat die Schlacht begonnen und. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Nehmen wir an, Huzaifa würde sich nicht auskennen, was die schlechten Sachen sind. Und macht sie immer. Und die Leute sehen Huzaifa und sagen, Subhanallah, schau, was er macht. Ha? Er ist ein Gefährte des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Ja? Folgen wir in dieser Sache. Ha? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Deswegen hat Sachen gelernt, die schlecht sind. Warum? Damit er sich von ihnen fernhält und damit er sie weitergeben kann. Barakallahu fikum. Taib. Dalla thalike anal bahth anil fark wal mazahib wa nahwiha min bayani afkarihim wa i'tiqadihim min ahli umuri d-din wa hadha yubayinu ahamiyata hadhal ilm. Diese Aussage von Huzaifa radiallahu anhu. Was bedeutet, was könnt ihr daraus verstehen? Das Suchen, Bahs, dass du dich bemühst zu suchen, deine Religion, wie sie ist, nur auf diese Art und Weise kannst du deine Religion vervollständigen. Du suchst und sagst, das ist das Gute, achso, das muss ich machen, Allah hat mir das befohlen, gute Sachen, Preis im Paradies, und böse Sachen, schlechte Sachen, von denen ich mich fernhalten muss, dass sie mich nicht zerstören, mich und meine Religion. Was ist los? Habt ihr ein Problem? Astaghfirullah, das ist haram, das darfst du nicht sagen. Halas. Okay, hör zu beim Vortrag. Ich will nichts mehr hören. Dann sagt der Sheikh, also jetzt sagt Sheikh Mohammed, dann sagt Sheikh Mohammed, فَدِدُّ يُذْهَرُ حُسْنَهُ دِدْ وَبِدِدِّهِ تَتَبَيُّنُ الْأَشْيَاءُ. Was sagt Sheikh Hazim über diesen Bait? Einige von euch kennen diese Abiyat. Was bedeutet denn eigentlich diese Abiyat? Ja, Hamza. فَدِدُّ يُذْهِرُ حُسْنَهُ دِدْ وَبِدِدِّهَا تَتَبَيُّنُ الْأَشْيَاءُ. In der gegensätzlichen Sache sieht man die wahre Schönheit dieser Sache. Okay? Da ist der Islam. Ja? Da ist der Islam. Ja? Und wir wissen, Islam ist schön, oder nicht? Aber die wahre Schönheit des Islams sehen wir, wenn wir uns den Kufr angucken und Schirk. Ja? Wenn wir Kufr und Schirk sehen, dann siehst du erst recht die Schönheit des Islams. Aywa. Aber es gibt ein Problem mit diesem Abiyat, sagte Sheikh Al-Hazimi. Das sind zwei verschiedene Abiyat. Ja? Zwei verschiedene Abiyat, aber sie würden zu, also ein Beit und noch ein Beit. Und dann noch ein und ein. Aber die zwei wurden zusammengestellt. Ja? Und viele Leute wissen das nicht. Wir werden jetzt nicht in Details gehen über diese wie sagt man, Shiar? Diese Gedichte, weil das inshallah ta'ala nicht das Thema ist. Taib. فأهم ما فيها sagt Sheikh Mohammed فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Aber das Allerschlimmste, und das Allergefährlichste, was sein kann, ist عدم إيمان القلب, dass dein Herz nicht glaubt an das, womit der Prophet sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Wenn jemand nicht an das glaubt, womit der Prophet sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, was ist mit ihm? Ja? Jemand, er glaubt nicht das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam predigt, sozusagen, von Allah. Ja? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kommt in Mekka und ruft die Menschen auf und sagt, Allah hat mir offenbart, so und so und so und so und so und so. Ja? Ein Herz, das an diese Sache nicht glaubt. Was ist mit diesem Mann? Was ist das? Hukum. Zweifellos, ist ein Kafir. Okay, derjenige, der nicht an die Sunna des Propheten glaubt, er glaubt dem Propheten nicht, aber er betet. Ist er ein Muslim? Er ist kein Muslim. Ja? Das ist das Allerschlimmste, was sein kann. فَإِنْ إِنْدَافَ إِلَى ذَلِكَ إِسْتِحْسَانُ مَا عَلَيْهِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَةِ تَمَّتِ الْخَسَارَةِ. Aber wenn er noch zu dieser gefährlichen Sache, also sein Herz glaubt nicht an das, womit der Prophet sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Wenn er noch dazu eine zweite Sache gibt, und das ist, er sieht den Menhaj, er sieht den Weg der Jahiliyyah, er sieht den Weg des Kufrs für gut und schön, تَمَّتِ الْخَسَارَةِ. Bei ihm hat sich die Khasara im wahrsten Sinne des Wortes verwirklicht. Was ist die Khasara? Ja? Der größte Verlust. Ja? Barakallahu fikum. Ja? Wie viele Leute sehen wir heute? Ja? Sheikh Mohammed, rahimahullah ta'ala, hat damit nicht irgendwelche Leute angesprochen, die sich nicht zum Islam bekennen, sondern er hat Leute angesprochen, die sich zum Islam bekennen. Sagen wir, sind Muslime. Ja? Er glaubt das meiste nicht von dem, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt. Erste Sache. Sein Herz glaubt das nicht. Er geht eventuell in die Moschee oder macht Hajj oder fastet im Ramadan. Alle fasten. Ja? Alle Bosnier fasten. Was heißt alle? Das ist lächerlich. Ja? Gar nicht. Wenige fasten. Aber auch die fasten, ihr Herz glaubt nicht an das, womit Mohammed sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Sie glauben nicht an dieses Gesetz. Sie glauben nicht an diese Akida. Ja? Bosnier. Ich habe Bosnier gesagt. Türken. Ja? Viele Türken fasten, oder nicht? Ja? Aber ihre Herzen glauben nicht an das, womit der Prophet gekommen ist. Ja? Aber das ist nicht, das ist das große Problem. Aber wenn du noch dazu das zweite gibst, das ist, er sieht den Weg der Jahiliyyah für gut, dann ist der Kufr im wahrsten Sinne des Wortes, hat sich bei ihm verwirklicht. Ja? Er glaubt nicht an das, womit Mohammed gekommen ist. Er glaubt nicht an die Scharia. Aber er sieht den Weg von Atatürk gut. Bei ihm ist der doppelte Kufr, doppelter Unglauben hat sich in seinem Fall verwirklicht. Er glaubt nicht an die Scharia des Propheten sallallahu alaihi wasallam und an seinen Weg. Glaubt er nicht. Sein Herz glaubt das nicht. Komm und sag ihm, der Prophet hat so und so gesagt. Glaubt er nicht. Aber dafür sieht er den Weg von Atatürk für gut und richtig und super und den Weg der Jahiliyyah. In seinem Fall ist die Khasara komplett. Der Verlust, er hat alles verloren. Er hat alles verloren. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ. Ja? Diejenigen, die an den Batil glauben, die glauben an den Kufr, an Batil, glauben sie. وَكَفَرُوا بِاللَّهِ. Aber an Allah glauben sie nicht. Ja? أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Das sind die wahren Verlierer. Ja? Das sind die Verlorenen, nicht Verlierer. Ja? Das sind die Verlorenen. Ja? Diejenigen, die an Batil glauben, sie glauben an das System der Demokratie. Aber an Allah und an Scharia glauben sie nicht. Das sind die wahren Verlorenen. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Diejenigen, die an Kommunismus glauben, er glaubt an Kommunismus. Die Muslime in den russischen Republiken, ja? Also diese muslimischen Länder, die zur Sowjetunion gehört haben damals. Ja? Auch heute, nicht zur Sowjet, aber zu Russland. Viele muslimische Länder, ja, gehören, sind russisches Territorium sozusagen. Die Länder zum Beispiel im Kaukasus oder Tataristan zum Beispiel oder was weiß ich was. Hm? Das sind russische Republiken. Ja? Die meisten dieser Leute, ganz besonders ihre Präsidenten, sie glauben anders an den Kommunismus oder sie glauben an das russische System, Gesetz. Ja? Aber an Scharia glauben sie nicht. Ja? Leider, viele sogenannte Muslime haben diesen Manhaj. Was sind diese Leute? Ulaike humul khasirun. Das sind die wahren Verlierer. Wallahi, die sind Verlierer. Aber Allah verlangt das Gegenteil von dir. Was verlangt Allah? Was ist das Gegensatz von dieser Aya? Ja? وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Derjenige, der an den Tagut nicht glaubt und an Allah glaubt, ja? Der hält sich an ein starkes Seil, das nicht reißt. Aber was machen sie? Die glauben an Tagut und machen Kufr in Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Taib. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jetzt, inshallah ta'ala, wir haben das, alhamdulillah, kurz. Wir könnten noch eventuell, inshallah ta'ala, erwähnen, was Imam Ibn Kathir sagt über diese Aya, وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ إِشْ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. قال Ibn Kathir رحمه الله تعالى sagt, أي يوم مآدهم سيجزيهم على ما فعلوا. Am Tag des Zurückkehrens zu Allah, am Tag, wenn die zurückkehren zu Allah, wird Allah diese Leute, ja, dementsprechend auch belohnen. Yujzihim, ja, ist zweideutig. Belohnen oder bestrafen. Ja. Al-Jaza ist das, dein Verdienst sozusagen. Ja. Al-Jaza'u min jinsil amal, sagen die Araber. Die Belohnung ist entsprechend der Taten. Ja. Fa in khair, fa khair. Wenn du Gutes getan hast, wird dir auch die Belohnung gut sein. Wa in sharran, fa shar. Aber wenn deine Taten schlecht waren, wird auch die Belohnung nicht gut sein. Die wird scherz sein, wa yazin billah. Ja? Dann sagt ihm Kassir, rahimahullah ta'ala, wa yukabiluhum ala ma sana'u. Und er wird ihnen entgegenkommen, dementsprechend, was sie in dieser Dunya getan haben. Min takdhibihim bilhaq, wa attiba'ihim ulbatil. Weil sie die Wahrheit für Lüge erklärt haben und der Lüge gefolgt sind. Kathabu bi rusulillah ma qiyamil adilla ala sidhihim. Die haben die Propheten für Lügner gehalten, obwohl die Propheten klare Beweise, obwohl es für die Ehrlichkeit der Propheten klare Beweise gab. وَآمَنُوا بِالتَّوَاغِيْتِ وَالْأَوْثَانِ بِلَا دَلِيلِ. Sie haben an die Tawagit geglaubt und haben ihre Statuen angebetet, ohne jegliche Beweise. سَيَجْزِيهِمْ عَلَى ذَلِكَ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. Und dementsprechend wird er sie auch belohnen. Wahrlich, er ist Hakim und Alim. Was ist Hakim und Alim? Aywa, barakallahu fikum. Taib. Taib. Dann sagt Sheikh Hazimi, نُعِدُ وَنَكُولْ هَذِهِ الْمَسَائِلْ لَبُدَّ مِنْ تَعَلُّمِهَا وَتَعْلِيمِهَا حَتَّى لَا يُشَكِّكَ الْمُؤْمِنْ نَفْسَهُ وَيَتَرَدَّدْ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِمَانِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَتَوْهِيدِ. Diese Messail, wir haben noch nicht begonnen mit Messail, mit den Beispielen, ja, wo sich der Prophet unterschieden hat von den Kuffar. Ja, haben wir noch nicht begonnen. Deswegen sagt der Sheikh, wir wiederholen noch einmal und geben noch einmal, wie sagt man das? Nicht Klarheit. Wir wiederholen nochmals. Ja. Die Wichtigkeit, wegen der Wichtigkeit. diese Messail, diese Punkte, die wir erwähnen werden, und das sind 130, die wir erwähnen werden, inshallah ta'ala, in unseren nächsten Vorträgen, freitags und samstags. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass uns das erleichtert, dass wir das bis Ende machen mit Allahs Erlaubnis, damit wir diese Sachen lernen, weil es ist wirklich das Wichtigste, was ein Muslim lernen muss. Taib, hadi Messail, diese Beispiele, die wir nennen werden, inshallah ta'ala. Ein Muslim muss sie lernen und sie weitergeben, andere Muslime damit belehren. Hatta la yushakkik al-mu'min nafsuhu wa yataraddad bayna al-kufr wal-iman wa bayna shirk wa tawhid. Damit ein Muslim nicht ständig sich nicht auskennt und ständig hat er irgendwelche Zweifel in Bezug auf Kufr und Iman und in Bezug auf Schirk und Tawhid. Ja? Dass die Sachen klar sind. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Ja? Allah subhanahu wa ta'ala, derjenige, der Tawhid verwirklicht, also im Sinne, dass er sich von Schirk gereinigt hat, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn andere Sünden verzeihen. Ja? Aber derjenige, der Schirk macht, ja? Wallahi, wenn er Yomul Qiyamah, wie diese Welt und nochmal so viel Gold hätte, er wird sich nicht freikaufen können. Ja? Egal, welche gute Tat er in dieser Welt macht, derjenige, der Tauhid nicht verwirklicht hat, Allah wird diese Tat nicht annehmen, egal wie schön sie in den Augen der Menschen ist. Ja? Weil es ist nicht der Sinn, in dem, dass die Menschen dir auf die Schulter klopfen und sagen, Mashallah, hast du gut gemacht, super. Ja? Sinn ist, dass Allah mit deiner Tat zufrieden ist. Ja? Und heutige sogenannte Muslime machen tagtäglich Kufr und Schirk, machen Blödsinn und die sind sich gar nicht bewusst. Wie viele gibt es? Du sagst, die macht das nicht. Das ist falsch. Das ist schlecht. Ja? Er macht das Gegenteil. Allah, erwarte die Belohnung entsprechend deiner Tat. La hawla wa la quwwata illa billah. Taib. Erste Mas'ala, al-Mas'ala al-Ula. Sagt Sheikh Mohammed rahimahullah ta'ala. Ja? Erste Sache, bei der sich der Prophet unterschieden hat von den Mushrikin. Annahum yata'abbadun, die Mushrikin, yata'abbadun bi ishrak as-salihin. Sie haben Ibadah gemacht, indem sie gute Menschen, gute tote Menschen, Salihin, haben sie in ihrer Ibadah mit einbezogen. Ja? Das bedeutet, sie haben sie auch angebetet. Sie haben ihnen auch eine Art der Ibadah geschenkt. Fi du'a illah. In Anbeten Allahs, im Rufen Allahs. Wa ibadatihi. Und in Anbeten Allahs mit anderen Ibadat. Die haben dazu auch wen? Wen mit einbezogen? Ihre guten Verstorbenen. Yuridune shafa'atahum indallah. Und sie wollen damit, dass sich diese toten, guten Verstorbenen, dass sie sich bei Allah einsetzen für sie. Kama qala ta'ala, wa ya'buduna min duni Allahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Und sie beten außer Allah denjenigen, der ihnen keinen Schaden zufügen kann und auch nichts nützen kann. Wa yakuluna ha'ula'i shufa'auna inda Allah. Und sagen, das sind unsere Fürsprecher bei Allah. Sie werden sich für uns bei Allah einsetzen und Fürsprache machen. Sind die Mushrikin unserer Zeit, das sind die Mushrikin aus der Zeit des Propheten, Juden und Christen und die anderen Götzendiener in Mekka oder auf der arabischen Halbinsel. Ja? Sind die Mushrikin unserer Zeit nicht genauso? Ja? Allah ruft man, sagst, ja Allah, ja Rabbi, ja Rahman. Ja? Was machen Mushrikin in unserer Zeit? Sie gehen auf Grab und sagen, ja Ustaz, ja Sheikh, ja Wali, ja, rufen andere außer Allah. Ja? Was sagen sie? Sie sagen, Haulai shufa'auna in Allah. Diese Leute werden sich für uns bei Allah einsetzen. Ja? Subhanallah. Dann sagt Sheikh Rahimahullah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَ. Und diejenigen, was ist los? Was ist los? Wieso zappelt ihr die ganze Zeit? Habt ihr irgendwelche Hautausschlag oder was ist los? Ja? In einer Schule konzentriert man sich und hört auf den Vortrag. Okay? Man braucht da kein Misk. Man braucht kein Miswak. Ich kann mich erinnern, in der Schule, in der Klasse, wenn der Lehrer dich sieht mit Miswak, er gibt dir eine. So, was ist mit dir? Bringst Miswak in der Schule? Es ist mit dir. Gib es in deine Tasche, wenn du Voodoo machen möchtest. Aber in der Schule, wieso bringst du nicht Zahnbürste gleich und Zahnpasta und in der Stunde tust du dir die Zähne putzen? Oder diese elektrische. Was ist los? Ist das? Und nicht, du bist nicht jetzt bei irgendeinem, keine Ahnung, Kosmetikstudio. Deine spielt mit Handy, deine kratzt sich, der Dritte. Konzentriert euch. Wallahi, ich sag's euch ehrlich. Die damals in Medina, als wir studiert haben, es gab verschiedene Studenten. Aber wie auch immer, so viel du Einsatz zeigst, so viele Resultate gibt es am Ende. Manche Studenten sitzen ganz hinten, wickeln sich mit diesen roten Tüchern, was Saudis tragen, ganze Gesicht ein und schläft, das Licht ihn nicht stört. Ganz hinten sitzt er und schläft die ganze Stunde. Manche, damals gab es nicht WhatsApp und so, wie heißt das, sondern es gab solche Bluetooth. Und sie schicken sich Fotos, schicken sich irgendwelche Witze und sowas. Es gab manche Studenten, so Sportler. Er sitzt und hat diese Gummi für unter der Bank, diese Brüder aus Kaukasien. Und tun Hände trainieren und sowas. Aber wie viele vom Vortrag mitbekommen hat, Allahu alem. Aber die in der ersten Reihe gesessen sind, es gab verschiedene. Jemeniten, was weiß ich, verschiedene, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, die haben jedes Wort geschrieben, was der Scheich sagt. Jedes Wort. Alles. Alles. Manche sogar, Subhanallah, sie haben sogar Sachen geschrieben, wie zum Beispiel Geste vom Scheich. In Klammer, er hat auf den Tisch gehauen, wurde böse bei der Sache. In unserem Buch, das wir gerade hier auch erwähnen, gibt es auch eine interessante Sache, inshallah ta'ala, werde ich euch gleich, ich hoffe, ich finde es, inshallah ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Inshallah ta'ala, ich hoffe, ich finde sie. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ich will es finden, es ist interessant. Ich habe es übersprungen, weil es nicht so vielleicht relevant war. Ja, Rabbi, ja, Rabbi. Wir machen gleich weiter, inshallah ta'ala, okay? Er sagt, dass wir erwähnen das inshallah ta'ala jetzt gleich. Während dem Vortrag, als der Sheikh, also Al-Hazimi, diesen Vortrag gemacht hat, su'il al-Sheikh, also bad ders nach dem Vortrag, an Rajulin yakul, inna sujud lissanem la yakunu kufren. Ein Student sagte zum Sheikh, was ist mit dem Mann, was ist mit dem Menschen, der sagt, wenn jemand Sajda zu einem Götzen, zu einer Statue, also eine Statue wie Buddha zum Beispiel, oder was es alles gibt von Statuen, die Kuffar anbeten, okay? Wenn jemand einer Statue, einem Götzen, einem Sanem, wenn jemand einem Sanem Sajda macht, so, das ist nicht Kuffar. Was ist mit jemandem, der so etwas sagt? Der Sheikh sagte, Yuhsha alayhi huwa an yaka fil kufri wa dahike huna. Er sagt, der Scheich antwortete darauf, ich habe Angst, dass derjenige, der so etwas sagt, dass er nicht in Kufen geraten ist, und hier hat er gelacht. Und dann hat der Scheich darüber gelacht. Du kommst jetzt zu ihm und sagst, okay, Allah muss dann. Jetzt kommt jemand zu dir und sagt, ja, Sheikh, was ist mit jemandem, der sagt, ein Muschrik, der Jahil ist, man kann nicht Tekfir über ihn machen. Der so etwas sagt, was ist mit ihm? Du sagst, Allah, ich habe Angst, dass er nicht Kafir geworden ist. Und dann lachst du. Genau so. Und du schreibst ihm, Smiley, dann hat er darüber gelacht. Ist zwar keine lustige Sache, wenn jemand Kafir wird. Aber das ist das Problem, weil die Leute reden ohne Ilm. Und wenn sie reden, dann Allahu mustan, sind Sie selber schuld. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Aber kommen wir in Schola 3 zu unserem Buch. Wa hadhihi a'zamu mas'ala. Und dies ist die wichtigste Regel. Oder der wichtigste Unterschied. Khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Das ist der größte und wichtigste Unterschied, bei dem sich der Prophet von den Kuffar unterschieden hat. Fa'ata bil ikhlas. Aber er hat das Gegensatz gemacht von den Mushrikin. Womit ist er gekommen? Mit Ikhlas. Was ist Ikhlas? Ikhlas ist reine Religion. Reines Anbeten von Allah. Ikhlas, Khalis. Was ist Khalis? Nein. Khalis bedeutet rein, sauber. Es ist nicht vermischt mit irgendwas anderem. Das ist Khalis. Pur. Ikhlas bedeutet, dass die Religion nur Allah einzig und alleine gewidmet ist. Jegliche Art von Anbetung. Nicht Jesus, nicht seiner Mutter, nicht einem toten Sheikh Abdul Qadir, nicht Sheikh Abdul Baki, nicht Sheikh Fulani, nicht Maulana Fulani, nicht Ustaz so und so oder Ustaz so und so. Sondern nur Allah. Dua und Gebete und alle anderen Taten sind nur ihm gewidmet. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Wir haben ja bereits in unseren früheren Vorträgen erwähnt, diese Juhal, weil sie so unwissend sind, sie sagen, wenn ein Armer ist oder schmutzig ist oder sowas, er kann ja nicht direkt zum König gehen, ins Palast, sondern er braucht einen Vermittler. Du gehst zum Vermittler und dann geht er zum König und spricht in deinen Namen. Vergleichen Allah mit einem König von diesen hochmütigen Königen dieser Welt. La hawla wa la quwwata illa billah. Taib, wa akhbara annahu dinullah. Der Prophet hat das Gegenteil gemacht von dem, was Mushrikin gemacht haben. Also, dass er anderen Ibadat widmet. Toten. Diese guten Verstorbenen. Ein guter Mensch. Du kennst jetzt einen guten Mensch. Irgendein guter Sheikh oder guter Alim. Und du siehst, er hat sein ganzes Leben lang Allah angebetet. Hat sein ganzes Leben lang Gutes getan. Nur Gutes. Du findest auf dieser ganzen Dunja nicht jemanden, der über ihn etwas Schlechtes sagt. Außer jemand, der verdorben ist. Aber das, was er sagt, zählt ja nicht. Okay? Nein, uno momento, wir kommen dazu, inshallah. Einer, alle lieben ihn wegen seiner Ibadah und wegen seinem Benehmen und er steht jedem zur Verfügung und er hilft. Sein ganzes Leben lang, okay? Dieser Mensch stirbt, okay? Die sagen, Wallahi, der Verstorbene, er war Waliullah, Allahs guter Diener, Allahs Liebling, Allahs Schützling. Solche Taten, die er gemacht hat, das kann nicht jeder. Das kann nur jemand, den Allah besonders gut liebt. Okay? Das stimmt ja auch. Allah liebt seine Diener, die ehrlichen Diener, die Gutes tun und sich vom Bösen fernhalten. Allah liebt diese Leute. Okay? Er hat nur Gutes getan, er hat nur Gutes. Und hat nur Gutes hinterlassen. Wir glauben, dass dieser Mann Allah nahe steht. Das stimmt, er steht auch nahe. Aber wir machen Sünden und wir sind, subhanallah, schlecht. Und wir müssen uns an ihn widmen. Wir müssen uns an seinen Grab versammeln. Wir müssen mit ihm reden. Wir müssen ihn rufen, dass er bei Allah ein gutes Wort bei uns legt. Wie sagt man das? Einlegt. Dass er für uns ein gutes Wort bei Allah einlegt. So hat der Schirk begonnen in der menschlichen Geschichte. Beim Volk von Nuh, a.s. und beim Volk von wem? Ibrahim und beim Volk von Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. So hat der erste Schirk in dieser Welt begonnen. Und so, das ist der Schirk von heutigen Schia, Rafida, und das ist der Schirk von heutigen extremen Sufis, die auf Grab gehen und ihren Scheich rufen. Zum Beispiel die Schia, die Isna Asharia, die Rafida. Sagen sie nur, ja Allah, oh Allah, oh Allah, wir rufen dich, oh Allah. Oder sagen sie, ja Ali, ja Hussein, ja Fatima al-Zahra. Sie rufen Fatima, sie rufen Hussein, sie rufen Ali. Wallahi, einmal habe ich gesehen, einen Rafidi, ein Iraner, Olympische Spiele, Gewichte heben, er kommt und sagt, ja, Mawlaya, ja, ruft Ali oder Hussein, keine Ahnung, hebt hoch, buff, das Wert auf ihn runter. Sage, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Anstatt dass er sagt, oh Allah, hilf mir, er ruft jemand anderen außer Allah. Menschen rufst du. Das ist nur ein Beispiel, wie viele sogenannte, die sagen, wir sind Sunna. Er sagt, ja, Rasulullah geht zum Grab vom Propheten und ruft, ja, Rasulullah. Ne? In Damaskus jetzt zum Beispiel, in Damaskus, ja, diese große Moschee, ja, sogenannte emevitische Moschee. Was ist in der emevitischen Moschee in der Mitte drinnen? Grab von wem? Alayhi salam, sagen sie, von Yahya. Und was machen sie dort bei diesem Grab? Sie gehen dort und rufen Yahya. Und machen dort besondere Ibadat. Und machen dort, schreiben sogar Wünsche, wie bei Weihnachtsmann. Schreibst auf Papier, ich will etwas und wirf's rein. Ja? In Medina machen das auch. Sufis und Juhal. Er schreibt, ich habe keine Kinder, ja, Rasulullah. Und macht Zettel, weißt du, kannst du bitte irgendwas checken und gibt rein. Ja? Wer macht solche Sachen? Sowas macht jemand, der Allah vergessen hat. Ja? Sowas macht jemand, der Allah nicht kennt. Derjenige, der Allah kennt, ja, wird so etwas nicht machen. Aber derjenige, der Allah vergisst, Allah subhanahu wa ta'ala beachtet ihn nicht mehr. Okay? In der arabischen Sprache, Nesullahe fenesiyahum. Sie haben Allah vergessen, Allah hat sie auch vergessen. Okay? Das ist die direkte Übersetzung, aber damit jemand nicht falsch versteht und sagt, er hat gesagt, Allah vergisst. A'udhu billah, was sagen wir? Allah beachtet sie nicht mehr. Aber vergessen tut Allah nichts. Aber Allah behandelt sie so, als ob er sie vergessen würde. Ja? Verstehst du mich? Du hast einen Freund, ein guter Freund von dir, okay? Und er macht so ein gewaltiges, wie sagt man das? Einen gewaltigen Fehler, ein Minus bei dir. Wenn er kommt rein, geht raus, kommt und so. Du kennst ihn nicht. Ja? Du beachtest ihn nicht. Du hast ihn vergessen, als ob du ihn nie in deinem Leben gekannt hättest. Ja? Luft. Aywa. Versteht ihr mich, Barakallahu? Das ist nur halt ein Beispiel. Erwähnen wir das schnell, lesen wir das bis Ende, inshallah ta'ala, und dann schauen wir, wie viel wir davon erwähnen können, inshallah ta'ala. Taib. Wa akhbarahum annahu dinullah. Ja? Der Prophet ist gekommen mit reiner Religion und hat ihnen beigebracht oder hat sie darüber benachrichtigt, dass das Allahs Religion ist. Alladhi arsala bihi jami'ir rusul. Die Religion, mit der alle Propheten geschickt hat. وَأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْأَعْمَالِ إِلَّا الْخَالِصِ. Und er hat ihnen beigebracht oder hat sie darüber benachrichtigt, der Prophet, die Muschrikin, dass Allah von den Taten nichts annimmt, außer was nur an Allah subhanahu wa ta'ala gerichtet ist. Nur an ihn, nicht an Lat und Uzza und Menat und was weiß ich, diese verschiedenen Götzen und Gottheiten, sondern nur Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَخْبَرَ. Und der Prophet hat sie benachrichtigt, أَنَّ من فعل ما يستحسنونه فقد حرم الله عليه الجنه. Und er hat ihnen auch gesagt, klar und deutlich, dass das, was sie machen oder das was sie für gut halten, was haben die Muschrikin für gut gehalten? Ja? Dass man Tote anbetet, dass man Statuen anbetet, dass man falsche Gottheiten anbetet, das haben Muschrikin für gut gehalten. Ja? Zum Beispiel die Christen, die beten Maria an. O Mutter Gottes, steh uns bei. Wayazim billah. Ja? Die halten das für gut, oder nicht? Der Prophet s.a.w. hat sie benachrichtigt, dass jemand, der so etwas tut, was sie für gut halten, faqad harram Allahu alayhi al-jannah. So einem hat Allah das Paradies verboten. Ja? Paradies ist verboten für sie. Ja? Wenn man so etwas sagt, die kommen und sagen, ihr seid Hassprediger. Da, wir sind keine Hassprediger. Die Christen sagen, derjenige, der sich nicht taufen lässt, oder derjenige, der nicht getauft ist, zwangsläufig kommt er in Jahannam. Ein Baby, muslimisches Baby, kommt nach der christlichen Lehre in Feuer. Ohne Meinungsverschiedenheit. Ja, in jeder Bibel. Schaut die Vorträge von Pierre Vogel diesbezüglich. Ja, ein Kind, das nicht getauft ist, kommt zwangsläufig in die Hölle. Ja, aber im Islam ist das nicht so. Ja, kommt ein Kind von einem Kuffar in die Hölle, wenn er stirbt? Ah, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn Yawmul Qiyamah testen. Und der Test wird in seinem Fall ganz leicht sein. Allah subhanahu wa ta'ala tut niemanden über seine Möglichkeiten beanspruchen oder verpflichten. Aywa. In den Krankenhäusern zum Beispiel, christliche Krankenhäuser, gibt es so etwas, das nennt man Nottaufe. Ja? Ein Kind wird geboren und die sagen, oh, er wird sterben. Holt schnell einen Domino Patri, tap, tap, tap, tap, tap, vor. Er stirbt, ist als Christ gestorben, er ist getauft worden. Ja? Patri Domino oder Domino Patri, wie sagt man das? Ha? Nein, die Christen sagen, derjenige, der nicht getauft ist und stirbt, kommt in die Hölle. Okay? Und wir sind ihnen nicht böse bei dieser Sache. Sind wir ihnen böse, den Christen, dass sie das sagen? Nein! Ha? Sind wir nicht, das ist ihr Batil, den sie glauben. Ha? Deswegen dürfen sie auch nicht glauben, der böse sein, wenn wir sagen, derjenige, der Schirk macht, der kommt nicht in Jannah. Allah sagt das. Außerdem, und nicht wir. Ha? Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Ha? Derjenige, der Schirk macht, فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ, dem hat Allah Jannah verboten. Barakallahu fikum. Taib, وَمَأْوَاهُ النَّارِ, und sein Verweil wird das Feuer sein. وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ هِيَ الَّتِي تَفَرَّقَ النَّاسُ لِأَجْلِهَا. Und diese Frage, ha? Bei dieser Frage haben sich die Menschen zerstritten. Bene Muslimin wa Kafir, in zwei Gruppen, Muslim und Kafir, in Bezug auf Schirk und das Anbeten von jemand anderen außer Allah. Da gibt es nur zwei Gruppen, nicht dritte. Ja? Muslim und Kafir. Ja? Derjenige, der den Schirk erlaubt oder macht oder für gut hält, ist kein Muslim. Definitiv. Merkt euch diese Sache und lasst euch nicht Schubuhat von irgendwelchen Jahle einreden. Barakallahu fikum. Und wegen dieser Mes'ala ist die Feindseligkeit gekommen. Und nur wegen dieser Frage hat Allah den Dschihad vorgeschrieben. Kama qala ta'ala, وَكَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, und bekämpft sie, bis es keine Schirk mehr gibt. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, und bis die Religion komplett nur Allah gewidmet wird. Sagt Allah, tabarak wa ta'ala, dass nicht jemand kommt und geht in andere Moschee und sagt, oh, diese Abu Tayyim hat gesagt, bekämpft sie, bis es keinen Schirk mehr gibt und nur Allahs Religion bleibt. Habe ich das gesagt? Ich habe nur gesagt, was Allah sagt, tabarak wa ta'ala. Wa qalu Allahi, was? Hak und Hak. Wallahi Hak. Sind Allahs Worte wahr, oder? Ha? Ja? Sogar die extremsten Sufis sagen, sadakallahu al-azim. Ja? Wahrheit hat der mächtige Allah, gewaltige Allah hat gesprochen. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, und bekämpft sie, bis es keinen Schirk mehr gibt. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Die Muslime sind in dieser Eier überzeugt. Ja? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Und die Kuffar sind auch überzeugt, dass die Muslime danach streben. Deswegen diese ganzen Probleme in der Welt. Ja? Und Alhamdulillah, Rabbil Alamin, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor jedem Übel beschützen, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen und euch und allen Muslimen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten und uns das notwendige Ilm geben und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns festigen, damit wir das Gelernte, dieses Ilm, dass wir es in Tat umsetzen. Ich bitte Allah, dass er mir verzeiht und euch und allen Muslimen, subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله